Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 850 an Schiller. Da wir wahrscheinlich auf den Sonnabend Turandot geben, so ersuche ich Sie um die neuen Rätsel, damit wir solche bei Zeiten an die nicht allzeit fertigen Schauspieler abgeben können. Weimar am 20. April 1802. G.